Die Apotheke von Petra Liegfeld liegt strategisch äußerst günstig mitten in der Saarbrücker Innenstadt. Sie muss sich keine Sorgen darüber machen, dass ja wie so mancher Landapotheke die Kunden wegbleiben. Trotzdem stöhnt sie und zwar über die neuen gesetzlichen Bestimmungen zur Arzneimittelversorgung. Diese gelten seit dem 1. Januar. Das AMNOG, das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz, sei eine Regelung ohne Sinn und Verstand, schimpft der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände Heinz-Günther Wolf. In der Tat habe das Gesetz in den ersten Wochen für mächtig viel Tohuwabohu in den Apotheken gesorgt, sagt Petra Liegfeld. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Und das merkt man an diesem Gesetz außerordentlich gut. Da hat sich jemand am Schreibtisch was ausgedacht, was in der Praxis nicht funktioniert. Aber jeder, der aus der Praxis kommt, hätte das sagen können, dass es nicht funktioniert. Zum Beispiel die sogenannte Kostenerstattung bei Arzneimitteln. Dahinter steckt die Idee, dem gesetzlich versicherten Patienten zu seinem Wunschmedikament zu verhelfen. Die neue Wahlfreiheit fußt auf der vor allem von der FDP propagierten Vorstellung vom mündigen Patienten. Und sie wird von der Industrie gestützt. Borg Bretthauer, Geschäftsführer von Pro Generica. Das ist natürlich in der Idee eine völlig richtige, zu sagen, der Patient, der Versicherte, soll in der Apotheke selber auch mehr mitentscheiden können, welches Präparat er denn möchte. Da kann überhaupt kein vernünftiges Argument dagegen denkbar sein. In einem mühsamen Prozess hatten sich die gesetzlich versicherten Patienten jedoch gerade erst daran gewöhnen müssen, dass sie eben keinen Einfluss darauf mehr haben, welches Arzneimittel ihnen in einer Apotheke ausgehändigt wird. Die Zugehörigkeit zur Krankenkasse und der mit der Kasse ausgehandelte Rabattvertrag entscheiden darüber, welches Präparat verabreicht wird und nicht, was auf dem Rezept steht. Vorausgesetzt natürlich, die Medikamente enthalten den gleichen Wirkstoff und gelten als austauschbar. Es habe gedauert, die Patienten dazu zu bringen, zu diesem System Vertrauen zu fassen, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Saarländischen Apothekerkammer Michael Pohl. Es gibt ja auch keine schlechten Arzneimittel mehr in Deutschland. Also die Qualität der in deutschen Apotheken verkauften Arzneimittel unterliegen ja sehr strengen Auflagen. Und jeder Patient kann davon ausgehen, dass diese gesetzlichen Auflagen auch strengstens erfüllt werden. Nun also die Rolle rückwärts. Jeder Versicherte, so heißt es in der Mitteilung des Bundesministeriums für Gesundheit, habe nun die Möglichkeit, ein anderes als das Rabattarzneimittel seiner Krankenkasse zu wählen. Die Patienten aber nutzen diese neue Freiheit kaum. Land auf, Land ab machen die Apotheker die gleiche Erfahrung, die Kunden fragen nicht nach. Bisher noch keinen einzigen. Das ist bei uns bisher noch nicht vorgekommen. Für die Zurückhaltung der Kunden gibt es viele gute Gründe. Das größte Manko sei die völlig intransparente Preisgestaltung, sagt Apothekerin Liegfeld. Es ist für den Patienten auch ein sehr zweischneidiges Schwert, denn wir können ihm als Apotheker nicht sagen, welchen Betrag er von seiner Krankenkasse zurückerstattet bekommt. Der Patient, der auf seine Wunscharzneimittel besteht, muss zunächst in der Apotheke in Vorlage treten und die Tabletten oder die Lösung, egal welche Darreichungsform, erst einmal bezahlen. Mit der Rechnung wendet er sich dann an den Sachbearbeiter seiner Krankenkasse, den er darum bittet, seine Auslagen zu erstatten. Christiane Firk von der AOK Saarland. Wir erstatten den Betrag, der gesetzlich letztlich vorgeschrieben ist. Das heißt, pauschalierte Rabattbeträge werden abgezogen. Es wird aber auch die Zuzahlung abgezogen. Es wird der gesetzliche Apothekenrabatt abgezogen. Es wird der Herstellerrabatt abgezogen. Und es wird auch eine, wie es der Gesetzgeber vorschreibt, eine Verwaltungskostenpauschale abgezogen. Am Ende kann es sein, dass der Kunde auf einem erheblichen Teil seiner Kosten sitzen bleibt. Je erfolgreicher die jeweilige Krankenkasse mit den Herstellern über Rabatte verhandelt hat, desto teurer wird es für den Patienten. Denn die Differenz zwischen Originalpreis und rabattiertem Preis geht zu seinen Lasten. Christiane Firk erläutert die Zusammenhänge am Beispiel von Clobidogrel. Das ist ein Wirkstoff, der eingesetzt wird, um die Blutgerinnung zu verzögern. Die Substanz Clobidogrel kommt im gleichnamigen Medikament und in verschiedenen anderen Präparaten vor. Clopidogrel wäre jetzt das Mittel, das einfach abzugeben wäre. Der Patient sagt, nein, ich kenne aber Plavix, das habe ich in der Werbung gesehen. Der Rechnungsbetrag für Plavix nach der Lauertaxe ist 279 Euro. Der Erstattungsbetrag, den er bekommt, sind 27,93. Es ist sicher ein drastisches Beispiel. Nicht immer sind die Preisspannen derart hoch, aber es kann trotzdem für den Patienten ein böses Erwachen geben. Er sollte sich daher vorab bei der Krankenkasse erkundigen, welche Kosten auf ihn zukommen, denn der Apotheker weiß es nicht. Und zwar weiß er es deshalb nicht, weil die Rabattverträge der Krankenkassen mit den Pharmaherstellern der Geheimhaltung unterliegen, erläutert Fritz Becker, Vorstand des Deutschen Apothekerverbandes. Das hat zum einen juristische Gründe. Das Kartellrecht greift hier, das Wettbewerbsrecht greift. Deswegen darf die Krankenkasse auch die Rabatthöhe nicht bekannt geben. Die gesetzlichen Krankenkassen suchten zu Beginn des Jahres gemeinsam mit den Apotheken nach Wegen, wie verhindert werden kann, dass die gesetzlich festgelegte Wahlfreiheit bei Medikamenten extensiv in Anspruch genommen wird. Die Kassen rieten ihren Mitgliedern, lieber die Finger davon zu lassen. Das war ganz im Sinne der Apotheker, die ihrerseits den Zorn der Kundschaft fürchteten. Sie wollten vermeiden, dass enttäuschte Patienten letztlich die Apotheke dafür verantwortlich machen, dass sie für ihr Wunscharzneimittel tief in die Tasche greifen müssen. Um solchen Ärger erst gar nicht aufkommen zu lassen, wird das Thema mehr oder minder totgeschwiegen. Michael Pohl, stellvertretender Vorsitzender der Saarländischen Apothekerkammer. Wir werben nicht dafür. Wir raten ihm eigentlich auch aufgrund der derzeitigen Erstattungslage davon ab. Die Kassen führen die Sorge um die Patienten ins Feld, um ihre ablehnende Haltung gegenüber dem Prinzip der Kostenerstattung zu begründen. Das allein aber treibt sie nicht um. Axel Mittelbach, Sprecher des Verbandes der Ersatzkassen für das Saarland und Rheinland-Pfalz. Denn wenn jetzt Versicherte die Möglichkeit haben, auch nicht rabattierte Arzneimittel in der Apotheke zu verlangen, dann werden ja diese Rabattverträge, die zu einer großen Ersparnis bei den Arzneimittelausgaben geführt haben, nicht außer Kraft gesetzt, aber doch in ihrer Wirkung reduziert. Bislang hat der Patient keine Marktmacht ausgeübt. Die Generika-Hersteller hatten insgeheim darauf gehofft. Das sind jene Pharmaproduzenten, die Medikamente herstellen, bei denen der Patentschutz bereits abgelaufen ist. Sie decken den größten Teil des deutschen Arzneimittelmarktes ab und sie mussten den Krankenkassen bei den Preisen erheblich entgegenkommen. Alle paar Monate werden neue Rabattverträge geschlossen und damit die Preismargen nach unten getestet. Die Hersteller müssen nach 3 Monaten Amnok nun zerknirscht feststellen, dass die Wahlfreiheit nicht dafür taugt, die ungeliebten Rabattverträge zumindest ein klein wenig auszuhebeln. Pro Generika-Geschäftsführer Borg Brettauer. Was etwas schade ist, ist, dass man eben keine Regelung gefunden hat, die wirklich in der Praxis funktioniert. Und da ist, glaube ich, im Zweifelsfall die Politik aufgerufen, sich das nochmal anzuschauen, wie sich das auswirkt. Aber im Kern, glaube ich, spielt es im Moment keine Rolle, weil es einfach zu kompliziert ist. 480 Millionen Arzneimittelpackungen sind allein von den Generika-Herstellern im vergangenen Jahr über die Apotheken vermarktet worden. Eine gigantische Menge. Und für die Millionen im Umlauf befindlichen Packungen hat die Bundesregierung ebenfalls im Rahmen des Amnok zum 1. Januar eine neue Verpackungsgrößenverordnung erlassen. Ihre Einführung lief in den ersten 4 bis 6 Wochen des Jahres in den Apotheken fast schon chaotisch ab. Die Software, die dem Apotheker zum Beispiel anzeigt, welches Präparat er bei Wirkstoffgleichheit austauschen darf, konnte nicht rechtzeitig umgestellt werden. Der Grund dafür ist, dass kaum ein Hersteller bislang mit den geänderten Normgrößen arbeitet. Fritz Becker vom Deutschen Apothekerverband. Es ist zunächst mal so, dass jede Arzneimittelpackung eine sogenannte N-Bezeichnung hat. Das steht also auf der Packung drauf, N1, N2, N3. Und nur eine Packung, die eine N-Bezeichnung hat, ist auch verordnungsfähig. Die erstattet die Krankenkasse. Und jetzt hat man für die einzelnen N-Bezeichnungen neue Werte festgesetzt. Und jetzt sind Packungen im Handel, die keine N-Bezeichnung haben und die noch nicht die neue haben. Und es war zunächst mal nicht klar, was die Patienten dann für Packungsgrößen bekommen. Es gab große Rechtsunsicherheit. N steht für Normgröße, N1 bedeutet kleine, N2 mittlere und N3 schließlich Vorratspackung. Die Inhalte orientieren sich dabei in etwa an der Therapiedauer, erläutert Apotheker Michael Pohl. Zum Beispiel bei Schlaftabletten ist die Messzahl N1 10 und die Messzahl N2 20, weil einfach nicht gewollt ist, dass große Packungen mit 50 auf den Markt kommen, weil die Schlaftabletten eben auch nur kurzzeitig gegeben werden sollten. Je nachdem, ob es sich um eine N1, N2 oder N3 handelt, darf der jeweilige Packungsinhalt 20, 10 oder 5% von den festgelegten Messzahlen abweichen. Ein Antibiotikum zum Beispiel, das in der kleinen Größe N1 verordnet wird, muss jetzt zwischen 12 und 16 Tabletten enthalten. Mehr geht nicht, weniger auch nicht. Gerade bei Antibiotika seien die üppig bemessenen Mengenvorschriften nicht am medizinisch Notwendigen orientiert, klagt Pohl. Ein Antibiotikum mit 6 Tabletten zum Beispiel werde zwar nach wie vor von den Ärzten verschrieben, dürfe dem Patienten jedoch nicht ausgehändigt werden. Nur wenn der Arzt die Anzahl der Pillen ausdrücklich auf dem Rezept vermerke, dürfe die entsprechende Medikamentenpackung herausgegeben werden, sagt Pohl. Tut sie das nicht, bleibt einem nicht momentan nur der Weg, das Rezept wieder zurück zum Arzt zu bringen, dass der Arzt dann das Rezept ändert auf die Menge 6 und dann darf man in der Übergangsphase, dann darf man die Menge auch abgeben, 6 Stück. Die neu festgelegten Spannbreiten sind auch für die Hersteller verbindlich. Sie gelten für sämtliche Darreichungsformen von Tabletten über Flüssigkeiten bis hin zu Salben. Das Problem, dass die Arzneimittelproduzenten mit ihren Verpackungen außerhalb der Spannbreite liegen, tritt längst nicht nur bei Antibiotika auf. Eine ganze Reihe von Verpackungen hat mit dem Start der Gesundheitsreform ihre N-Kennzeichnung verloren. Das saarländische Familienunternehmen Ursafarm ist eine von vielen betroffenen Firmen. Michael Flegel, Apotheker bei der Ursafarm Arzneimittel GmbH. Wir waren gefordert, bis zum, ich glaube Anfang Dezember war es, bei der Informationsstelle für Arzneimittel in Frankfurt, bei der IFA, die Normpackung abzumelden. Ja, also dort zu sagen, unsere Packung entspricht nicht mehr dieser Spanne auf der Stufe N1, N2 oder N3. Das mittelständische Unternehmen hat sich mit seinem verschreibungspflichtigen Sortiment unter anderem auf Erkrankungen am Auge spezialisiert. Ein Teil seiner umsatzstarken Produktreihen ist von der neuen Regel betroffen und Flegel geht davon aus, dass diese Arzneimittel aufgrund der fehlenden N-Bezeichnung eine Zeit lang nicht mehr abgegeben wurden. Ich befürchte auch, dass das ein oder andere Produkt, das normalerweise auf dem Rezept gelandet wäre, nicht dort gelandet ist, weil die Leute einfach verunsichert waren. Wie hoch die finanziellen Einbußen sind, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffern. Die drohenden Verluste haben die Pharmahersteller jedoch mobilisiert. Sie liefen beim Bundesgesundheitsministerium Sturm. Nur wenige Wochen nach der Einführung der neuen Verpackungsverordnung zeigte sich das Ministerium einsichtig und sagte zu, diese erneut zu überarbeiten. Zwischenzeitlich sind beim Ministerium tausende Änderungsvorschläge von den Pharmaherstellern eingegangen. Daraus ist ein neu überarbeiteter Entwurf einer Verpackungsverordnung erstellt worden, der den Bedenken der Unternehmen Rechnung trägt. Auch bei Ursafarm in Saarbrücken wird der Entwurf positiv aufgenommen. Im Bereich der Augensalben soll der Tubeninhalt nach Intervention mehrerer Hersteller wieder abgesenkt werden, von augenblicklich 5 auf zukünftig 3 Gramm. Michael Flegel. Wenn wir zum Beispiel hier mal das Kanamycin-POS als Beispiel nehmen, da war es bisher schon so, dass wir für eine Therapie einer Infektion am Auge eine Packungsgröße von 2,5 Gramm hatten. Ja, also deutlich niedriger als das, was bisher auf der Stufe der N1 galt. Allerdings muss man es ja auch so sehen, dass wenn ich am Auge für eine solche Therapie nicht mehr Salbe brauche, macht es natürlich auch keinen Sinn, hier mehr in eine Packung zu füllen, nur um der Packungsgrößenverordnung Genüge zu tun. Anfang Mai sollen die Änderungen in Kraft treten. Die Pharmaverbände atmen auf, denn sie haben weitere Zugeständnisse erreicht. Die alten Verpackungen dürfen länger im Handel bleiben, freuen sich die Generika-Produzenten Bock-Brettauer. Die Packungen, die ja schon produziert worden sind auf Seiten der Hersteller, die sollen dann auch 18 Monate lang noch möglich sein, in den Verkehr zu bringen. Das finden wir natürlich auch positiv. Das entlastet die Hersteller enorm, denn die Änderung der Verpackungsgröße hat Rückwirkungen auf die bestehende Zulassung für das Medikament. Es sind Prüfverfahren vonnöten, die ins Geld gehen, sagt der Vertreter von Ursafarm. Beispielsweise muss ich nachweisen, dass sich die Stabilität des Produktes nicht verändert, wenn ich jetzt plötzlich in einer anderen Tube bin. Und da ist der Hersteller natürlich gefordert, in Form von aufwendigen Stabilitätsprüfungen nachzuweisen, dass auch in einer größeren oder kleineren Packung es nicht zu Problemen kommt. Ja, und für so eine Stabilitätsprüfung sind das aber mal schnell 30.000 bis 40.000 Euro. Die aktuelle Verpackungsverordnung, die im Januar eingeführt wurde, gerade überarbeitet wird, um dann im Mai endgültig in Kraft zu treten, ist jedoch lediglich als Zwischenschritt gedacht. 2013 sollen die Verpackungsnormen dann noch einmal verändert werden, das heißt therapiegerechter werden. Die Vorstellungen hinsichtlich sinnvoller Packungsgrößen sollen sich an einer akuten Behandlungsphase von 10 Tagen, an einer länger andauernden Therapie von 30 Tagen und schließlich an einer Langzeittherapie von 100 Tagen orientieren. Nach den aktuellen Erfahrungen wünschen sich die Unternehmen jedoch, dass die Politik ein Einsehen hat und dieses Vorhaben wieder begräbt. Bock-Brettauer. Zum einen haben wir gerade das Problem gesehen, zu dem es geführt hat, Und zum anderen ist auch hier wieder die Frage zu stellen, es ist kein erkennbarer Zusatznutzen für den Patienten zu erkennen, dann noch einmal umzustellen. Weil ich sage mal ganz offen, dem Patienten ist es doch im Kern herzlich egal, was auf seiner Packung für ein Kennzeichen drauf ist. Für den ist wichtig, was drin ist und dass es das richtige Medikament für seine Erkrankung ist. Die Hersteller hoffen darauf, dass die ab Mai geltende Regelung Bestand haben wird, um sich nicht erneut mit hohem Kostenaufwand umstellen zu müssen. Das Bundesgesundheitsministerium will jedoch an seinen Plänen für 2013 festhalten. Auf den Nägeln brennt den Herstellern eine weitere Neuregelung im Rahmen des AMNOG, die erweiterte Substituierbarkeit. Der Geschäftsführer von ProGenerica erläutert, was sich dahinter verbirgt. Borg Brettauer. Unser Problem, was wir mit dieser Regelung haben, ist eben, dass im Zweifelsfalle ein Patient in der Apotheke ein Arzneimittel auch dann bekommt, wenn es für seine spezifische Erkrankung, die er vom Arzt mitgeteilt bekommen hat, gar nicht zugelassen ist. Die Pharmaunternehmen haben sich erfolglos gegen diese größtmögliche Austauschbarkeit von Arzneimitteln gewehrt. Sie führten dagegen inhaltliche und rechtliche Bedenken ins Feld. Zum Beispiel sei es bei Arzneimitteln, die auf der Haut angewendet würden, nicht unerheblich, ob die Lösungen oder Cremes gleichen Wirkstoffes mit oder ohne Konservierungsmittel angeboten würden. Darauf nehme die neue Regel jedoch keine Rücksicht. Schwerwiegend seien auch mögliche Verletzungen des Patentschutzes sowie eine ungeklärte Haftungsfrage, so Brettauer. Arzneimittelsicherheit ist ein hohes Gut, deswegen muss der Hersteller für die Produkte haften, die er auf den Markt bringt. Aber der Hersteller muss natürlich auch davon ausgehen können, dass ein Medikament dort eingesetzt wird, wo es eben auch zugelassen ist für diese Indikation. Und das ist eben hier durch diese erweiterte Austauschbarkeit nicht mehr gegeben. Das heißt, im Zweifelsfalle haben wir es auch damit zu tun, dass wir nicht wissen, wer haftet am Ende. Der Hersteller kann es im Zweifelsfalle nicht sein, weil er ja sozusagen sich zulassungskonform verhalten hat. Das Bundesministerium für Gesundheit schätzt das Risiko für den Patienten, das von der erweiterten Substituierbarkeit ausgeht, gering ein. Die vermeintlichen Probleme seien praktisch nicht existent, teilte das Ministerium schriftlich mit. Die ganze Diskussion sei allenfalls theoretischer Natur. Für den Patienten sei es dennoch verwirrend, sagt Apotheker Pohl. Denn es irritiere ihn nun einmal, dass er ein Mittel einnehmen solle, das seine Erkrankung bekämpfen solle. Beim Blick auf den Beipackzettel aber müsse der Patient feststellen, dass seine Erkrankung dort gar nicht verzeichnet sei. Wir haben dann den Erklärungsnotstand und versuchen halt dann den Patienten davon zu überzeugen, in einfachen, klaren Worten, dass eben das Medikament identisch ist in der Zusammensetzung und identisch ist in der Stärke des Wirkstoffes und sich darauf verlassen kann, dass eben das abgegebene Medikament übereinstimmt mit dem, was verordnet worden ist. Ziel des Arzneimittelneuordnungsgesetzes ist es, den Wettbewerb zu stärken, damit die Arzneimittelpreise purzeln und die Kosten im Gesundheitswesen eingedämmt werden. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Die Apotheken wurden zum unfreiwilligen Experimentierfeld einer eilig zusammengezimmerten Verpackungsverordnung. Das war sicher nicht nötig, aber die Leidenszeit habe hoffentlich bald ein Ende, wünscht sich die Saarbrücker Apothekerin Petra Liegfeld. Wir hoffen, dass zum 1. Juli das Ganze sich normalisiert hat und dass dann mehr Klarheit für alle Beteiligten eintritt.